Der Vorsitzende des Kabinetts der DVK, Park Bong-su, suchte das Traktorenwerk Kumsong auf. Er besichtigte verschiedene Orte des Werkes und beglückwünschte die Arbeiter, die bei der Serienproduktion des neuen Traktors von 80 PS große Erfolge erzielt hatten. Vor Ort fand eine Beratung statt und wurden die Maßnahmen für die Modernisierung des Werkes und die aktuellen Fragen bei der Produktion getroffen. Der Regierungschef besuchte auch das Vereinigte Wärmekraftwerk Pyongyang und betonte, dass man den Plan der Elektrizitätsproduktion unbedingt erfüllen soll. Zuvor war er in der Pyongyanger Seidenspinnerei Kim Jong-suk und der Taschenfabrik Pyongyang und organisierte die Arbeit für die Steigerung der Konsumgüterproduktion.